بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لمحر رويت من تنتو أنت خيط خيط فالت فقاق والأطول أنتو أقيت فن شيخ حافظ الحاكمي رحمة الله عليه. Wir sind bei der Frage 125 und 126. Es geht um die Frage der Vergeltung. Also jeder wird das bekommen, was ihm zusteht, und jeder wird auch sein Recht bekommen. Ja, jeder weiß, was seine Vergeltung ist. Ja, wenn du jemandem etwas angetan hast, dann wird er sein Recht bekommen am jüngsten Tag, wenn du dich nicht mit ihm in diesseits geeinigt hast. Und er bringt hier, wie immer, Beweise aus dem Koran und dann Beweise aus der Sunna, und deswegen nehmen wir beide Fragen durch. Also was ist der Beweis aus dem Koran für die Vergeltung? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht, und wenn es eine gute Tat ist, vervielfacht er sie und gibt von sich aus großartigen Lohn. Also wenn du etwas Schlechtes getan hast, dann wirst du nur einmal bestraft dafür. Und wenn du etwas Gutes getan hast, dann mindestens das Zehnfache bis zu 700-fache oder so viel wie Allah subhanahu wa ta'ala will an guten Taten. Aber du wirst auf jeden Fall vergolten für das, was du getan hast, für alles, was du getan hast, für das Schlechte und für das Gute. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Und gewiss Allah, deswegen für diejenigen, die gute Taten tun und sie als klein vielleicht erachten, seht sie nicht als klein an. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles Bescheid, über alles weiß er Bescheid. Und die Engel schreiben auf, und Allah subhanahu wa ta'ala braucht die Engel nicht mal. Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, und deine kleine Tat, die du tust für Allah subhanahu wa ta'ala, ist vielleicht besser als eine große Tat, die jemand anderes tut für Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht ist deine Aufrichtigkeit höher als die von den anderen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen geheime, gute Taten ermöglichen. Also sagt weiter, gewiss Allah ist schnell im Abrechnen und warne sie vor einem Tag der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen. Ja, das, wenn du mal richtig Angst hast, wenn du Herzbeben hast, ja, dann bebt das Ganze, schlägt dein Herz, also es ist so, als ob dein Herz in deinem Hals schlägt. Und sie unterdrücken ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen, und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend. Diejenigen aber, die anstatt seiner anrufen, haben nichts Entscheidendes. Gewiss, Allah ist der Allhörende, der Allsehende. Der erste Teil war hier der Ausschlaggebende. Heute wird jede Seele das vergolten und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht hinzugefügt. Also jeder wird, ja, Wenn du ein Recht noch bei deinem Bruder hast oder bei jemand anders, es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Wenn es Streitereien gab, wenn man gestorben ist und zwar eine Angelegenheit nicht geklärt hat, wird zwischen euch in der Wahrheit oder der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird ihnen kein Unrecht hinzugefügt. Da, an diesem Zeitpunkt, kann man so viel reden, wie man möchte, so gewandt sein, wie man will, so viele Wörter kennen, wie man möchte, so eloquent sein, wie man möchte, so viel Körpersprache, so viel Gestik, Mimik, alles können, das spielt alles keine Rolle. Allah subhanahu wa ta'ala wird jedem sein Recht geben, in dem rechten Maß, sodass jeder zufrieden sein wird. Und dann geht er weiter, er sagt, was der Beweis aus der Sunna dafür? Es gibt viele Hadith bezüglich des Themas, davon seine sallallahu alaihi wasallam Aussage, dass das erste über das zwischen den Menschen am Tag der Auferstehung gerichtet werden wird, ist das Blutvergießen. Da sieht man, dass die untereinander Recht haben. Und Blutvergießen ist eines der schlimmsten Sachen oder eines der Sachen, die am meisten zwischen den Menschen leider vorkommen, in denen es einfach zu viel Ungerechtigkeit gibt. Das ist auch das erste, worüber geurteilt wird, subhanallah. Das heißt, hier wird vergolten. So wie seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wer seinem Bruder Unrecht hinsichtlich der Verletzung seiner Ehre oder sonst irgendetwas hinzugefügt hat, der soll schon heute für eine Wiedergutmachung sorgen, ehe der Tag kommt, an dem diese durch Wiedergutmachung mit Dinar oder Dirham nicht mehr möglich sein wird, und an und an dem von seinen guten Taten so viel abgeschnitten wird, wie sein Unrecht ausmacht. Und wenn ihm keine guten Taten zugeschrieben worden sind, dann wird er ersatzweise etwas von den Übeltaten seines Bruders genommen und zu Lasten des anderen gelegt. Subhanallah. Subhanallah. Das ist eine sehr, sehr gewaltige Hadith. Der warnt uns. Der warnt uns, dass wenn du ein Unrecht getan hast, dann guck, dass du es ihm diesseits wieder gut machst. Dann im Diesseits kannst du noch Geld bezahlen. Du kannst noch Kraft und Zeit von mir aus auch zahlen. Du kannst noch zahlen. Aber im Jenseits zahlst du mit deinen Taten. Wenn du gute Taten hast, dann zahlst du mit deinen guten Taten. Das heißt, ja, vielleicht kommst du ins Paradies, aber nicht mehr da, wo du eigentlich hin wolltest. Nicht mehr ganz nach oben. Ja, subhanallah. Nicht zu den Besten der Besten. Einfach nur, weil du zu viel Leuten ungerecht getan hast. Und wenn du keine mehr hast, ja, dann kommst du schon eigentlich ins Feuer, aber das reicht nicht. Dann bekommst du von dem anderen seine schlechten Taten aufgeschrieben, so viel wie die eigentlich wären zum Nehmen. Und dann wird deine Bestrafung noch schlimmer. Subhanallah. Man sollte sich darüber nachdenken. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, die Gläubigen, die am Tag des jüngsten Gerichts vor dem Höllenfeuer gerettet worden sind, werden auf einer Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer angehalten. Dort erzählt jeder über die Beschwerden, die es einst zwischen ihnen im Diesseits gab. Wenn sie zu dem Punkt gelangen, an dem sie ihre diesbezüglichen Beschwerden abgeschüttelt haben und von jedem Groll rein geworden sind, wird ihnen die Erlaubnis zum Eintreten ins Paradies gegeben. Subhanallah. Erst wenn alle Probleme zwischen den Menschen geklärt sind, dann wird erst die Erlaubnis gegeben zum Eintritt ins Paradies. Also versuche dein Herz immer rein zu halten, deine Zunge immer rein zu halten, so dass du nicht viel Munashqashat, nicht so viel Unterhaltung, Redungen haben wirst und schneller ins Paradies kommst. Subhanallah Malik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Paradies vereinen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.